Hallo, herzlich willkommen zum Uncast 111. Dreimal die Eins. Na, wenn das nicht was bedeutet, das wird bedeuten, dass ich mich heute ziemlich aufreg. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und seid trotz den vielen Vorfällen in dieser Woche betreff Android doch frohen Mutes. Auch vielleicht die anderen Nachrichten da einzusaugen und sich daran zu erfreuen. Als Thema, klar, muss ich natürlich und will ich auch diesmal tatsächlich, auch wenn es meinem Adrenalinspiegel überhaupt nicht gut tun wird, ja. Ich weiß noch, ob ich schon Warnung rausgeben sollte, wer Apple mag, am besten jetzt überspringen, mal so, ich weiß noch, keine Ahnung, wie lange es dauert, 20 Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung. Ein bisschen weitermachen, ja. Weil ich habe jetzt momentan nichts Gutes zu sagen. Thema, der Skandalprozess, das Skandalurteil in dem, das, was ich vorher schon abgezeichnet hatte, Samsung gegen Apple. Samsung verliert haushoch in diesem Schauprozess, wie ich finde, am typisch amerikanischer Schauprozess. Dass es so ausgeht, war eigentlich abzusehen, weil ich schon vorher gesagt habe, ja auch, dass diese Richterin Co. Definitiv finde ich hier schon im Vorfeld fragliche Entscheidungen getroffen hat zu Ungunsten von Samsung. Ja, beispielsweise wurden wichtige Beweise nicht zugelassen, die gezeigt hätten, dass nicht etwa Samsung von Apple kopiert, sondern dass Apple von Samsung kopiert. Dieser Beweis oder diese Beweise wurden kurzerhand abgelehnt. Ja. so bleibt natürlich ging natürlich schon gleich von Anfang an die Idee mit in diesem Gerichtssaal, dass die Richterin da irgendwie befangen ist oder was das ist, ja, dass das alles nicht ganz so mit rechten Dingen zugeht. Und das Urteil hat das dann auch weiter bestätigt. Ja. Ich selbst halte das Urteil für einen Skandal. Samsung wurde für schuldig gesprochen, mehrfach Patente von Apple verletzt zu haben. Auch das, weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, so Designpatente, bei uns heißt das wohl Geschmacksmuster, ja, verletzt hätte. Und dass also Samsung deutlich hier kopiert hätte von Apple. Ja, das schlug natürlich in der Tech-Welt ein wie eine Bombe. Leider sind solche Urteile dann immer in der Massenpresse zu lesen, aber nicht die Hintergründe, weil die Massenpresse kümmert sich natürlich vorher an feuchten Kehrrecht um Android. Ja, erst wenn hier sowas Großes da passiert, dann wird da nicht drauf geworfen. Gut, wäre umgekehrt auch nicht anders gewesen, ja. Aber es bleibt natürlich gleich mal vorneweg die Frage, wie gerecht sind solche Urteile, die von einer Jury, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, gefällt werden. Solche Urteile nationalistisch oder ehrlich? Und warum ich das so krass sage, ist ganz klar, ein amerikanisches Unternehmen vor einer US-amerikanischen Jury gegen ein südkoreanisches Unternehmen. Ihr merkt schon anhand von der Satzstellung, dass ich das überhaupt nicht gut finde. Ja. Die Jury, und ich sag das auch ganz klar, ich würde es auch sagen, wenn ich in den USA leben würde, ja, mache ich ja zurzeit nicht, muss ich sagen, da stellt sich die Frage, wenn die Jury keine Ahnung von der Materie hat, auf was greifen die dann zurück? Natürlich, auf den übermäßig stark vorhandenen Patriotismus. Eine amerikanische Firma muss natürlich amerikanische Arbeitsplätze sichern und diese Asiaten da, ja, die kopieren ja eh nur unser Zeug und versuchen uns mit billigem Zeug kaputt zu machen, damit unsere Firmen kaputt gehen. Das ist bei den Autos so, ja. Und das lässt sich ja auch anhand von der Politik verfolgen, dass viele asiatische Produkte Strafzölle oder dass viele asiatische Produkte mit Strafzöllen belegt werden, damit die eigenen Produkte im Land eben besser davonkommen. Natürlich ist Apple weit davon entfernt, eine Firma zu sein, die Geräte in Amerika produziert. Im Gegenteil, ja. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Sachen nicht etwa in Korea gefertigt werden, sondern in China bei einer Firma, die so schlechte Arbeitsbedingungen hat, dass sich die Mitarbeiter aus dem Fenster werfen, um Selbstmord zu begehen. Damit das nicht passiert, wurden Netze aufgespannt. Also von natürlich Made in USA ist da keine Rede. Allerdings ist es ja auch bezeichnend dafür, dass schon des Öfteren Gespräche stattgefunden haben, ob nicht ein Teil der Produktion in die USA verlagert werden könnte, ja, damit das Unternehmen Apple mehr Mitarbeiter in den USA beschäftigt. Nun, wie dem auch sei, natürlich gibt es jede Menge Mitarbeiter in den USA von Apple, die produzieren das zwar nicht, aber gibt ja jede Menge anderer Arbeitsmöglichkeiten bei Apple, ja, beispielsweise Pear ist bestimmt gut besetzt. Ja. Und ja, da ist natürlich die Frage, inwiefern sich da dann eine Jury beeinflussen lässt, wenn letztendlich nur noch das übrig bleibt, wo sie entscheiden können, hier ist die böse, böse asiatische Firma, ja. Und hier ist die amerikanische Firma, die eben in diesen schweren finanziellen Zeiten ja jegliche Unterstützung braucht. Da genügt dann vielleicht schon ein versteckter Hinweis unter dem Motto, naja, wenn wir nicht recht kriegen, dann führt das natürlich zu Entlassungen. Ja, und schon ja, kann das wiederum entscheiden. Dagegen wurde Samsung harsch kritisiert, dass sie die nicht zugelassenen Beweise doch noch in die Öffentlichkeit gebracht haben vor dem Prozess, nämlich das ganz klar zeigt, dass Samsung dieses Design des iPhones bereits vor Apple hatte und somit natürlich die ganzen Gewichtungen, was das Design betrifft, also schon mal umgedreht sind. Aber nun ja, warum wird das Urteil trotzdem keinen Bestand haben? Ist ganz interessant. Ich habe hier einen Artikel bei CrocLaw durchgelesen. Der ist ziemlich umfangreich. Ich würde es euch auch empfehlen, das durchzulesen. Ich möchte es dann auch gar nicht so im Einzelnen hier herauspicken, die einzelnen Punkte. Nur so viel, dass es eben bei diesem Prozess offenbar nicht mit rechten Dingen zuging, auch schon im Vorfeld, wie ich gesagt habe. CrocLaw zeichnet davon ein ganz, ganz gutes Bild. Also CrocLaw ist eine unabhängige Seite, die sich mit Recht im Computerbereich befasst. Ziemlich renommierte Seite auch eigentlich. Und ja, da kann man das also nochmal nachlesen. Es ist eigentlich ein Unding und das Urteil wird vermutlich deswegen keinen Bestand haben, weil es angefochten wird und es hat gute Aussichten, dass dieser sogenannte Appeal dann auch erfolgreich ist. Zunächst einmal wird Samsung den Richter auffordern, ja, die Jury zu überstimmen, weil das Urteil der Jury ganz offenbar vollkommen untragbar ist. Die Jury hat hier komplett versagt. Man sollte halt keine, nein, ich sag's jetzt nicht, weil das wäre vielleicht ein bisschen unfair. Ich kenne nämlich die Mitglieder der Jury nicht. Ja. Aber vielleicht sollte man eben Leute in die Jury setzen, die sich mit der Materie auskennen. Ja. Gut, so ist nun mal das US-Rechtssystem. Ja. Aber der Richter kann, wenn er sieht, dass das Urteil der Jury absolut daneben ist, kann der Richter diese Jury überstimmen und das Urteil eben so aussitzen. Falls dies nicht gemacht wird, hat Samsung angekündigt, wird auf jeden Fall eben dieses Urteil angefochten werden und da geben eben Experten gute Chancen, dass eben hier Samsung möglicherweise das Urteil oder diese Verhandlung eben doch noch gewinnt in der Anfechtung. Und da ist nicht nur Crocklaw der Meinung, sondern beispielsweise auch ein interessanter, das ist ganz interessant, ein Analyst, ja, ich meine, ich hasse ja Analysten, ja, ist das ein Analyst? Auf jeden Fall ein Experte, was, nein, um Himmels Willen, ist kein Analyst, es ist John Gordon von Reuters. Der zeigt nämlich 5 Punkte auf, ja, warum es jetzt wichtig ist, oder richtig ist, Samsung finanziell nicht zu unterstützen, sondern eben seine Finanzen in Samsung zu investieren und nicht in Apple. Ja, ganz klar. Das mag jetzt erstmal kurios erscheinen, aber in der Tat, und da geht auch erst gar nicht mal ein wegen dem schlimmen PR-Verlust. Ja, das ganze Internet ist voll von Apple-Sucks, zu Recht, wie ich finde. Ja, sondern eben auch, weil Samsung trotz diesem Urteil, ja, im Aufwind ist. Apple verliert Marktanteile, Samsung gewinnt Marktanteile. Jetzt ist die Aktie momentan durch dieses Gerichtsurteil stark gefallen, was wirklich wieder einmal ein Beweis dafür ist, wie blödsinnig die Börse hier reagiert. Und dennoch ist es so, dass eben Samsung die Zukunft gehört. In Wirklichkeit ist es nämlich auch tatsächlich so, dass Samsung an jedem einzelnen iPhone, das verkauft wird, ja, jetzt auch das neue iPhone 5, das verdient sich Samsung eine goldene Nase, weil die liefern nämlich die wichtigsten Teile für das iPhone. Übrigens mir unverständlich, also, dass die Konzernkontrolle da auch keine Möglichkeit hat, den einzelnen Abteilungen hier zu verbieten, beispielsweise an Apple zu liefern. Also das wäre der logische Schritt. Wenn man einen Feind hat, der einen vernichten will, dann unterstützt man diesen Feind nicht, sondern man würde jetzt zum Beispiel sich weigern, die Lieferungen zu machen, die Geschäftsbeziehung abzubrechen, dann könnte das iPhone 5 frühestens in 2 Jahren erscheinen. Nämlich so lange wäre Apple auf der Suche nach anderen Herstellern, die überhaupt die Möglichkeit hätten, wenn es überhaupt so schnell und einfach ginge, hier noch Teile zu liefern, die gebraucht werden. Das betrifft auch das iPad. Also ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass Samsung hier komplett alle Beziehungen, Geschäftsbeziehungen zu Apple abbricht. Das würden natürlich den Aktionären überhaupt nicht gefallen. Auf der anderen Seite könnte das Geschäft von Samsung natürlich auch stärken, das Handygeschäft, wenn es keine iPhones mehr gibt und immer bessere Samsung-Handys, dann gibt es eventuell vielleicht da noch mehr Käufer, die dann eben auf Samsung umschwenken. Klar, okay, aber jetzt ist es eben mal so, dass Samsung sogar noch von Apple profitiert, egal, unabhängig von diesem Urteil jetzt. Ja. Und von daher ist das also schon mal ein wichtiger Punkt. Weiterhin wird beispielsweise aufgeführt, dass zum Beispiel ja die PR für Samsung könnte natürlich nicht besser sein, wird hier auch aufgeführt, denn wenn man ja sagt offiziell, ja, das ist eine Kopie davon, ja, und die Kopie ist besser und eben günstiger, ja, dann nimmt man doch lieber die Kopie, ne? Also Samsung, das Gericht hat praktisch Samsung damit auf dieselbe Stufe wie Apple gestellt und das ist schon ein PR-mäßig ein riesen Desaster für Apple, weil bisher konnten die immer sagen, naja, die kommen da überhaupt nicht an uns ran, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit unseren Produkten. Tja, aber jetzt ist es eben so, das ist so vergleichbar, dass sie sogar dafür Strafe zahlen müssen und damit bedeutet das im Prinzip im Endeffekt, dass die Produkte auf der gleichen Stufe wie Apple stehen, aber günstiger sind, ja, dann ja, nehme ich doch lieber das. So könnte der Konsument denken. Ja, und es wird eben auch hier angedeutet, ganz klar gesagt, dass dieses Urteil möglicherweise keinen Bestand haben wird und Apple das auch weiß. Und somit könnte es im Endeffekt dann sein, wer jetzt die Aktien von Samsung günstig kauft und dass das Urteil dann sogar nochmal revidiert wird, und dann die Aktie natürlich ins Unendliche schießt und die Samsung-Aktie drastisch fällt. Also aufpassen hier, wird eben ganz klar die Empfehlung von Reuters ausgesprochen, Samsung jetzt, also alles auf das Pferd Samsung zu setzen, statt auf Apple, denn im mittelfristigen Zeitraum hat Samsung die Nase auf jeden Fall vorn, egal, unabhängig von diesem Urteil, hat Apple hier Schaden erlitten. Und auch Robert Scoble hat es ganz klar gesagt, naja, wenn eine Milliarde Dollar der Preis dafür ist, quasi den Markt zu übernehmen, ja, dann sei es so. Ja, Apple, wie gesagt, die Anteile von Apple fallen immer weiter, die Marktanteile, die von Samsung steigen immer wieder, seit Android eben. Und hier sagt man dann, ja, wenn das eben der Preis ist dafür, dann hat Samsung eigentlich alles richtig gemacht, denn die Gewinne, die durch diese Android-Geräte und diese neuen Samsung-Geräte und Tablets eingefahren werden, sind immens. Im Vergleich dazu ist die eine Milliarde eigentlich gut investiert. Ja. So auch eben Robert Scoble. Also wie man es auch dreht und wendet, hier mag zwar jetzt in diesem Prozess Apple der Gewinner sein, mittelfristig ist Samsung der Gewinner und wie gesagt, das Urteil hat möglicherweise keinen Bestand und es gibt gute Gründe, jetzt finanziell voll auf Samsung zu setzen. Und auch andere haben hier bereits eine Kaufempfehlung für Samsung-Aktien jetzt ausgesprochen. Aber es ist auch eine Sache, mit dem Finger wird hier gezeigt, und das hat auch Google deutlich gemacht, ja, Google zeigt quasi mit dem Finger auf die anderen, die eben kein Stock Android benutzen. Google hat nämlich gesagt, dass Android als Kern nicht betroffen ist von diesem Urteil. Ja. Samsung hat Google hat ja Samsung auch im Vorfeld schon gewarnt, dass die eben hier aufpassen müssen. Die TouchWiz-Oberfläche hat sich hier offenbar als das eigentliche Problem auch gezeigt, denn die Vorführung von Apple, beispielsweise auf der Vergleich zu der Oberfläche von TouchWiz im Vergleich zu der Apple-Oberfläche mit den Icons und so weiter, ist zwar alles trivial, aber das ist halt etwas, was die Jury durchaus überzeugen kann. Die sehen nur die Bildchen, das sieht ja gleich aus. Ja, wer hat dieses Icon in dieser Form vorher gehabt? Aha. Zack. Also da tun sich eben die Anbieter, die ihr eigenes Süppchen kochen, keinen Gefallen damit. Und Google kann dann auch nicht da hinten dran stehen, ja, weil das nicht das Android ist, das Google mitentwickelt hat. Android ist Vanilla Android. Android ist nicht TouchWiz. Android ist nicht Sense. Und möglicherweise wird in Zukunft vielleicht auch HTC da gewaltig Ärger kriegen mit Apple, denn auch die HTC Sense-Oberfläche kann man durchaus in einigen Punkten kritisieren. Und das finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich finde die Apple-Oberfläche horrormäßig. Ich finde das furchtbar. Ja, das ist so für die sag ich mal, die Idiotenfläche. Ja, sorry, dass ich das jetzt so krass sage, aber ja, mag sein, dass es idiotensicher zu bedienen ist. Das bedeutet, dass bei mir eigentlich, dass jeder Idiot diese Oberfläche bedienen kann. Und naja, jeder, der kein Idiot ist, sollte sich vielleicht mal überlegen, ob er nicht eine andere Oberfläche nutzen will, die mehr Möglichkeiten bietet. Und deswegen finde ich es auch immer schade, wenn die Anbieter die Android-Oberfläche zu so einer Idioten-Oberfläche machen. Das ist nämlich nicht gut. Im Endeffekt, ja. Aber gut, HTC Sense hat da noch ein bisschen Abstand, aber muss man schon sagen, die Samsung-Oberfläche ist schon ziemlich heftig nah an, also TouchWiz ist schon ziemlich heftig nah an dem, was Apple eben geboten hat. Das muss man auch zugeben können, auch als Android-Fan. Deswegen, Google hier ganz klar gesagt, ne? Hättet ihr mal, im Prinzip durch die Blume, hättet ihr mal lieber unsere Version der Oberfläche genommen, dann wäre es euch nicht so ergangen. Aber trotzdem besteht für die Benutzer keinerlei Grund zur Panik. Es wird kein aktuelles Samsung-Gerät geben, das wegen diesem Urteil vom Markt verschwindet. Weder in den USA noch in Europa. Schon gar nicht in Europa, weil dieses Urteil zählt nur für die USA. Und ob das noch lange zählt, das wird sich dann eben noch zeigen. Alle aktuellen Geräte sind davon nicht betroffen. Da hat Samsung schon längst das Ganze umschifft. Mit diesen Patenten zumindest. Wie das aussieht mit der Oberfläche, naja, okay, das ist nicht so das große Ding, würde ich mal sagen. Ein Software-Update von Samsung und schon ist die Oberfläche korrigiert und zum Beispiel das grüne Telefon-Icon ist dann eben, ein blaues Icon mit einem anderen Design und schon, ja, oder ist vielleicht das Original Vanilla Android Icon, so, und schon ist das Problem gelöst. Also das ist kein Thema. Die Hardware, die da verhandelt wurde, die gibt's größtenteils schon gar nicht mehr zu kaufen. Das sind alles alte Geräte und die neuen sind überhaupt gar nicht davon betroffen. Also Samsung Galaxy S3 werdet ihr ganz normal in den Geschäften kaufen können, kein Problem. Die neuen Samsung Galaxy Tablets, kein Problem, alles vorhanden. Kein Grund zur Panik. Dieses Urteil ist mal wieder typisch für firmeninterne Sachen, ja, die nur hochgeputscht werden, ja, durch das unglaubliche Verhalten von Apple, das es bisher noch nie gab. Bisher konnten sich die Firmen immer einigen, aber wenn halt einer da ist, der meint, das müsste für einen Rachefeldzug genutzt werden, nur weil ein cholerischer Ex-CEO mal gemeint hat, er müsste den thermonuklearen Krieg erklären, weil das ja Diebstahl war, dann ist das schon ziemlich bedenklich und man sollte auch vielleicht da, übrigens, es wurde auch nicht zugelassen, diese Aussage zu verwenden in dem Prozess, was ich auch sehr, sehr suspekt fand, ja, weil das hätte die Jury vielleicht mal aufgeweckt, wer hier der Aggressor ist in diesem Bereich, ja, wer hier versucht, ein ganzes Ökosystem zu zerstören, ja, nämlich Apple ist das. Und aber dennoch ist es, wie gesagt, für die User, eigentlich sollte so ein Prozess im stillen, heimlichen ablaufen, ja, weil es eigentlich für den Konsumenten überhaupt keine Rolle spielt. Wenn jetzt Samsung für ein Gerät 28 Dollar Patente zahlen muss, ja, dann wird eben ein Gerät so gebaut, dass es eben möglichst wenig Patente betrifft. Und was weiß ich, die rechtlichen 5 Dollar oder was, die werden dann eben gezahlt und das wird sich nur unwesentlich auf den Preis ausüben. Also ich meine, 5 Euro für das Endgerät, was vielleicht 599 Euro kostet, ja, dann kostet 604 Euro, ja, dann sagen die Geschäfte, naja, das ist aber ein blöder Preis, wir verkaufen es trotzdem für 599 fertig. Ja. Sehe ich überhaupt keine Probleme drin, keine Panik und diesmal ist die Titanic eben nicht Samsung, die bleibt fest in der Brandung stehen und beim Apfel, der Biss, der wird immer größer, der dort fehlt. Jetzt komme ich aber zu den News, um das leidige Thema für heute mal abzuschließen. Ja. Da wird es sicherlich noch ein paar Kommentare von euch geben, bin ich mir ganz sicher. Und deswegen werde ich bestimmt nochmal hier das erwähnen müssen, aber viel Lust habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber falls Samsung die nächste Verhandlung gewinnt nach der Anfechtung, dann werde ich es dann sagen. Nikon bringt eine Android-Kamera und das zeigt, wie stark Android sich halt eben in der gesamten Konsumerwelt schon festgesetzt hat. Tatsächlich, Nikon bringt eine Android-Kamera, die S810, und das ist nicht etwa irgendein Exot, ja, wo mal so testweise gemacht wird. Ich glaube, wer hat das mal gemacht? Polaroid hat das, glaube ich, mal gemacht, oder? Ich glaube, ja. Sondern das ist eine richtige, normale Kamera, die es zu kaufen gibt in den normalen Geschäften. Und auch das soll ja mal was heißen. Also, die hat Android 2.3.3 drauf. Und nein, bevor ihr jetzt hier, nein, das darf doch nicht wahr sein. Es ist eine Kamera, Leute. Es ist wirklich eine Kamera. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, welche Android-Version drauf ist. Ja, man kann damit Apps nutzen. Tatsächlich, das ist sogar der Google Market ist vorhanden auf der Kamera. Wahnsinn. Aber dennoch ist es eine Kamera. Von daher ist es vollkommen wurscht, was für eine Android-Version da im Hintergrund werkelt. Ja, Hauptsache die Kamera funktioniert. 16 Millionen Pixel, ein vernünftiges Objektiv, das ist ja ganz, ganz wichtig, aber da hat man ja, da hat, braucht man ja bei Nikon eigentlich keine große Angst zu haben. Ja. Und das ist auch dann eine 10-fach optische Zoom. Und man hat hier eine Vibrationsreduktion drin. Das heißt also, dass wenn man wackelt, ja, das wird dann ein bisschen kompensiert. Und auch Makroaufnahmen sind möglich. Ein 3,5 Zoll Display kann man das Bild dann schon sehen in diesem Display. Vorher ein OLED-Monitor wird dafür eingesetzt mit Touchscreen-Control. Und auch eine SD-Memory-Card kann man nutzen. Von 125 bis 1600 ISO werden unterstützt. ISO 3200 ebenfalls. Und es gibt einen Continuous Shooting Mode. Das bedeutet, man kann also mehrere Bilder schnell hintereinander aufnehmen. Und man kann auch die manuelle Einstellungen für die Bilder direkt wählen. Also eigentlich alles das, was man sich von einer vernünftigen Kamera eben erhofft. Das ist eine Kompaktkamera wohlgemerkt, also keine Spiegelreflex oder ähnliches. Das ist eine kleine Kompaktkamera, die für normalen Anwender eben dann hier in der Tasche verschwinden kann. Und was soll ich sagen? Wenn ich hier so eine Kamera benötigen würde, dann würde ich sicherlich darauf zurückkommen, denn durch das Android, was auf der Kamera ist, lässt sich dann natürlich auch vieles machen, sowas wie zum Beispiel Instant Upload, wenn man ins Wi-Fi-Netz kommt, etc. etc. Und das wäre schon eine ganz tolle Sache. Dann kann man endlich hochqualitative Bilder machen, ohne dass man eben auf den Komfort von den Android-Geräten, wie zum Beispiel jetzt eben dieses automatische Upload, für mich unverzichtbar. Das kann man gar nicht anders, ich könnte mir gar nicht vorstellen, alle Bilder mit einer Kamera zu machen und die dann wieder per USB irgendwie auszulesen. Das muss automatisch gehen. Ja, und da wäre eben so eine Kamera optimal. Ich hoffe, dass auch irgendwann mal ein Spiegelreflex rauskommt mit diesem, oder eine Systemkamera zumindest mit diesem Android-System. Die Mitarbeiter von Facebook werden derzeit gezwungen, die Facebook Android-App zu nutzen. Sie dürfen nur noch die Android-App nutzen dafür und werden auch deswegen mit Android-Geräten ausgestattet, um zu zeigen, wie schlecht die App ist, damit sich die Mitarbeiter dran setzen können und aus persönlichen Erfahrungen die Android-App so ändern, dass die eben wesentlich besser wird. Weil, also die ist wirklich ein Graus, stürzt dauernd ab, ist nicht, ist von der Funktionsvielfalt her nicht auf dem aktuellen Stand, und so weiter und so weiter, braucht zu viel Speicher, zu viel Ressourcen, verlangsamt das Telefon, und ist total unzuverlässig, eben was zum Beispiel Notifications, betrifft. Also kurzerhand gesagt, es ist furchtbar, diese App. Und offenbar ist auch hier die Führung, allen voran Mark Zuckerberg, eben der Meinung, dass es auch tatsächlich so stimmt. Und deswegen müssen eben die Mitarbeiter jetzt zum Nachsitzen und deswegen dürfen die nur noch die Android-offizielle Facebook-App nutzen, auf einem Android-Gerät, damit die gnadenlos sehen, wo sind die Fehler. Finde ich ganz gut und vielleicht, so können wir es nur hoffen, hat es ja auch dann tatsächlich Auswirkungen auf die Qualität der App. So, 26 Zoll Tablet. Ja. Langsam kommen wir tatsächlich mal in den Bereich, was der Mo schon mal vom Jahr, also über dem Jahr, schon mal gesagt hat, ja, mit dem, ja, vierten so aus Spaß, ja, mit dem 40 Zoll Touchscreen Display und Tablet für Android. Ja, vielleicht kriegen wir das bald. Bei 26 Zoll sind wir jetzt schon angelangt, ja. Es ist zwar kein richtiges Tablet, es ist eigentlich ein TV-Gerät, ein kleines. Ja, nur ist das halt eben als Tablet quasi nutzbar. Das ist ein TV-Gerät, sieht man schon an der Auflösung, trotz der 26 Zoll, 1360x768, das ist HD-Ready etwa, in etwa, nicht ganz, aber ihr könnt euch schon dann, ihr könnt dann eben schon sehen, wohin der Trend da geht. Und ja, wenn ihr jetzt denkt, oh, so ein großes Display und so eine kleine Auflösung, ja, das geht ja schon mal gar nicht, ja, so sind auch die HD-Ready-Fernseher, fertig. Ja, so ist es. Und die sind meistens noch größer. Beschwert sich auch keiner. Dafür ist das Gerät eben halt auch gedacht, um im TV zu schauen. Dual-Core Cortex A9 Prozessor spielt damit mit 1 GHz getaktet und 4 GB Speicher ist dabei und bis zu 32 GB externer Speicher kann man da anschließen. Hatten einige USB-Ports, Wi-Fi und HDMI-Port und 3,5 Zoll Klinkenstecker, 3,5 mm Klinkenstecker mit dran. Auch Infrarot versteht das Gerät, also man kann es mit einer Infrarot-Fernbedienung nutzen und so weiter und so weiter. Und wer dann will, der kann sich dann den Fernseher krapschen und eben auch als Tablet benutzen. Ist das natürlich schön. Ich finde es cool. Aber wie gesagt, es ist schon ziemlich heftig. 26 Zoll. Ja, ich sehe schon einer mit seinem Fernseher rumlaufen draußen und. Ja. HTC lässt Beats jetzt doch nicht fallen, ja. Es gab ja die Gerüchte, dass HTC dieses Beats von Dr. Dre wieder aus ihren Handys rausschmeißen, weil sich kaum jemand interessiert. Ja. Aber HTC behauptet steif und fest, dass HTC weiter stark zu dem Beats Audio steht und für diese Innovation in den Geräten von HTC. Jedes Gerücht, dass HTC nicht mehr länger Beats Audio integriert, sind kategorisch falsch. So sagt eben HTC. Und jetzt stellt sich noch die Frage, ist es schade, dass das Beats drin bleibt? Naja, wenn das sich auf den Preis auswirkt, und das wird es wahrscheinlich auch, dann ja, weil also Beats Audio ist sowas, das nehmen die Leute auch nur, weil es drin ist. Ja, kaum jemand holt sich bewusst wegen dem Beats Audio jetzt ein HTC-Gerät. Und ja, so toll ist der Qualitätsunterschied dann eben auch nicht. Und zusätzlich braucht man dann eben auch spezielle Kopfhörer dazu. Also den Sound zum Beispiel für die Anlage zu verbessern, da hilft das eben nicht besonders. Da sollte vielleicht HTC lieber auf dieses Beats verzichten und damit auf viele Lizenzgebühren, stattdessen eben lieber ein vernünftiger Line-Out-Ausgang mal an das Handy dran bauen. Mit 3,5 Klinkenstecker und dann kann man das nämlich auch mit einer klasse Qualität an das Autoradio oder an die Heimanlage anschließen. Play Music Update ist herausgekommen, ja, für alle, die trotzdem, dass Play Music in Deutschland immer noch nicht gestartet ist, was ich unglaublich finde, können jetzt trotzdem ein Update holen mit Jellybean Notification. Sieht jetzt richtig schön aus. Ein paar kleine kosmetische Änderungen wurden auch noch eingebaut. Aber hauptsächlich geht es eben um die Notifications, die jetzt hier interaktiv bei dem Jellybean angezeigt werden. Sehr schön. Es gibt ein neues Humble Bundle. Da müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Heute ist es noch aktiv. Schauen wir das gerade mal an, wie momentan die Statistiken stehen. Ja, 2 Tage geht es jetzt hier noch. Ja, also das heißt Dienstag und Mittwoch müsst ihr euch ein bisschen ranhalten. Da gibt es Humble Bundle 3. Und damit drin ist Field Runners. Das ist so ein Tower Defense Game, gar nicht mal schlecht. Dann Bit Trip Beat, das ist ein ziemlich futuristisches, naja, sagen wir mal, neu 8-Bit grafisch gestaltetes Spiel, ein bisschen schwierig auszudrücken hier, war ja mal ganze Zeit lang auch in an der PlayStation beispielsweise. Dann Space Cam, ein ziemlich kniffliges Spiel, bei dem man chemische Verbindungen richtig anordnen muss. Und das Spiel Uplink, das allerdings nicht für alle Geräte funktioniert, denn es ist nur für Tablets funktionsfähig. Keine Ahnung, ob das dann auch für das Galaxy Tab zählt. Vermutlich mal wieder nicht. Also für das Original 7 Zoll. Da ist man ein Hacker und muss eben in Sicherheitssysteme einbrechen, mit diesem Spiel und dann eben angeworben werden und so weiter und so weiter. Sehr knifflige, puzzelähnliche Elemente drin. Wer den Durchschnitt von momentan 6,72 Dollar zahlt, das kann sich noch nach unten oder oben verändern jederzeit. Der enthält außerdem noch Spirits mit dazu, World of Goo, Osmos, Anomaly und Edge. Also nochmal 5 Spiele zusätzlich. Wer es nicht weiß, Humble Bundle, da kann man bieten, so viel man will. Also wenn ihr nur 20 Cent bieten wollt, dann könnt ihr das machen. Dann kriegt ihr für 20 Cent Field Runners, Bit Trip Beat, Space Cam und Uplink. Wenn ihr über den Durchschnitt geht, wie gesagt, von jetzt 6,72, gibt es eben noch zusätzlich mehr Spiele. Ihr könnt quasi selbst entscheiden, wie viel euch die Spiele wert sind und damit die Entwickler oder eben gemeinnützige Organisationen auch unterstützen. Und auch das könnt ihr auswählen, wer wie viel bekommen soll. Ja, könnt ihr das richtig schön machen. Ziemlich fair ist gut. Wer eben die Spiele noch nicht hat, der kann sich das ja mal angucken. Finde ich immer eine gute Sache, dieses Humble Bundle. Arkos bietet eine Laptop-Alternative, das 101XX Tablet. Und das finde ich richtig gut. Das hat nämlich eine Tastatur, die mit Magnet auf dem Display gehalten wird, wenn man sie nicht braucht. Wenn man es dann nutzen möchte, diese Tastatur, kann man das einfach abnehmen und das Gerät in die Tastatur reinstecken. Und dann hat man eben eine schöne Tastatur. Leider ist kein Touchpad vorhanden. Das Ganze kostet 399 Dollar. Ist, wie gesagt, von Arcos. 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor. 1 GB RAM, 16 GB interner Speicher vorhanden. 1280x800 Bildpunkte Auflösung bei 10,1 Zoll. Leider, wie bei fast allen Arcos-Geräten, ist das Display recht schlecht. Das ist der einzige negative Punkt mal wieder. Sehr, sehr schade. Ansonsten, wer darauf nicht ganz so großen Wert legt, der kann tatsächlich hier ein ganz tolles Gerät kriegen für wenig Geld, das eben auch einen, sage ich mal, Laptop-Ersatz bietet im Sinne von, wer eben längere Texte schreiben will. Ja. Finde ich super gut. Guckt euch mal den Testartikel an, der ist recht umfangreich mit vielen, vielen Bildern und vielleicht ist es ja auch was für euch. In den Videos sehe ich es auch dabei. Na also, wer sagt's denn? Sony gibt Quellcode für das Dash-System frei. Ja, das ist ein System, mit dem man die Sensoren ja, abfragen kann oder nutzen kann. Ja. Und da hat Sony eben was entwickelt für die Xperia-Geräte und das wird jetzt eben freigegeben. Und das ist auch eine schöne Sache für die Entwickler, die jetzt mit diesem Open Source Code rumhantieren können und eben dafür sorgen, dass in der Software die Funktionen der Sensoren eben noch besser ausgenutzt werden können. Das ist immer gut, wenn sowas offengelegt wird. Das öffnet natürlich für viele Entwickler jetzt ganz neue Möglichkeiten. Dann habe ich noch was, ja, ich habe jetzt zweimal das Nexus 7 erwähnt. Gerüchte waren am Anfang der Woche Nexus 7 am 3. September in Deutschland. Ja. Ich nehm das einfach mal raus, weil das braucht man jetzt nicht wirklich. Hat sich nämlich was getan. Das Nexus 7 ist erhältlich, ist ab heute tatsächlich erhältlich. Ihr könnt es kaufen. Im offiziellen Google Store gibt es das Gerät jetzt zum Kaufen für euch. Die 8 GB Version und die 16 GB Version. Die 8 GB Version kostet 199 Euro, wie ich erwartet habe. 1 zu 1 umgesetzt. Können wir von Glück reden. Bei einem schwachen Euro momentan hätte es auch gut können sein, dass es 219 kostet. Die 16 GB Version ebenfalls 249 Euro. Und ist lieferbar, im Moment jedenfalls noch, so wie ich die Seite hier angucke, 3 bis 5 Tage soll es lieferbar sein. Die 16 Zoll Version, die 16 GB Version, die 8 GB Version ebenfalls, 3 bis 5 Tage. Also haut zu, wer es noch nicht in den USA bestellt hat, der kann es nutzen. War abzusehen, nachdem eben auch Play Movies gestartet ist in Deutschland war es eigentlich abzuschätzen, dass hier auch das Nexus 7 bei uns bald erscheint. Und tatsächlich ist es so. Ein ganz großer Nachteil ist, wie ich finde, dass Google Music noch nicht verfügbar ist, zumindest bis heute noch nicht. Ich hoffe, dass das vielleicht in den nächsten Tagen, nächste Woche auch bei uns freigeschaltet wird. Zumindest mal der Cloud-Speicher, der hätte schon längst freigegeben werden können, weil da gibt es keine rechtlichen Probleme. Ich kann es immer nur wiederholen. Wenn Google das sagt, das würde an rechtlichen Situationen liegen, dann lügt Google, das muss ich ganz klar sagen, weil es keine rechtlichen Probleme gibt. Musik, die man privat in seinen Cloud-Speicher hochlädt, kann man auch anhören. Das hat keinen Unterschied zu der lokalen Festplatte und damit basta. Fertig. Und das andere, gut mit dem Shop, ich kann es verstehen, Google möchte dann eben eher mit seinem Shop starten, wo man auch da Musik kaufen kann. Aber dann sollen Sie bitte nicht hier bei dem Cloud-Speicher dasselbe Argument vorschieben, wenn Sie sich wegen dem Verkauf von der Musik nicht einigen können und deswegen den Leuten nicht die Möglichkeit geben, per Cloud die Musik hochzuladen und zu nutzen, nach so vielen Monaten, auch in Deutschland, dann ist es schon ziemlich traurig. Und natürlich ist dann auch das Nexus 7 ohne eine solche Möglichkeit nur das halbe Gerät. Ja, weil das ist auch eben ein Consumer-Gerät, das eben da sein sollte für Google Books, Google Movies oder Playbooks, Play Movies und eben auch die Play Music. Und Play Music ist eben komplett abwesend als Cloud-Lösung und damit wird schon eine wichtige Funktion von diesem Tablet eliminiert. Gut, aber immerhin sind wir mal froh, dass das Nexus 7 schon vorhanden ist. Ich habe noch Gerüchte. Gut, Nexus 7 ist ja jetzt kein Gerücht mehr, ist ja jetzt tatsächlich offiziell erhältlich. Aber es gibt Gerüchte, nämlich das Galaxy Nexus, beziehungsweise Quatsch, Galaxy Nexus, die neuen Nexus Phones, so, ja, die sollen tatsächlich von LG, Samsung und Sony kommen. Ja, und das wäre auch wieder das, was ich ja auch schon lange vor dem Erscheinen der Nexus-Geräte, Nexus Q und Nexus 7, gesagt habe, was aber auch nicht besonders. Ich möchte mir da keine Lorbeeren anheften, ja, weil das war ja natürlich überall zu lesen, ja, dass das erwartet wird, dass eben mehr als ein Nexus-Handy kommt. Und noch ist es eben Gerücht, aber man kann davon ausgehen, dass das wahr werden wird, dass es eben Nexus-Geräte von drei verschiedenen Anbietern gibt oder mehr verschiedenen Anbietern. Ich hoffe, dass aber HTC mit dabei ist. Ich würde gerne wieder ein neues HTC mit Vanilla Android sehen. Das würde bei mir wahrscheinlich auch auf der Kaufliste landen, wenn die Konkurrenz nicht was massiv Besseres zu bieten hat mit Vanilla Android. Aber ich denke, HTC, wenn sie so ein Gerät wie zum Beispiel das XL herausbringen werden oder auch das HTC One X oder vielleicht ein Nachfolger sogar schon davon, dann würde ich da schwach werden. Das ist ganz klar, denn das ist eine richtig gute Sache und dann noch mit einer vernünftigen Oberfläche Jelly Bean, die unangetastet bleiben. Das wäre die ultimative Offenbarung für Android. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass sich diese Gerüchte bewahrheiten. Mehr Auswahl würde das bedeuten mit echtem Android. Dann hat man verschiedene Firmen zur Auswahl. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Ich fände das fantastisch. So, das war's von den News. Jetzt kommen wir zu den Community-Sachen. Viel habe ich nicht. Habe ich mich auch nicht drüber gewundert bei diesen Temperaturen. Wer hockt denn da am Computer? Wer hört denn da Podcast? Oh, ihr. Ja, danke, danke, danke, danke. Das ist ein sehr großes Kompliment, nämlich wenn ihr schon bei so schönem Wetter, ja, den Ancast hört, das hat was zu bedeuten. Ich meine, ihr könnt es auch schön hier auf eurem Android natürlich am Strand liegend hören. Das spricht ja nichts dagegen, ja, dass man es auch in der schönen Sonne tut. In der schönen Sonne, die mir letztens fast das Hirn weggebrutzelt hätte. Ja. Aber wie dem auch sei, wenn ihr zum Strand wollt, braucht ihr eine Navigation. Und der Ingo hat das Thema nicht ruhen lassen, finde ich auch ganz gut, denn er hat etwas auf den Tisch gebracht, was ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht habe. Ich habe ihn erst falsch verstanden. Er schreibt: Hallo, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Das Thema Navigation im Auto ist noch nicht beendet. Ich wollte für meine Frau ein neues Navi kaufen. In einem Katalog habe ich diverse Navis gefunden und bemerkt, dass es auch Navis mit Android gibt. Daher frage ich mich, was diese Navis können. Kann ich Navigationssoftware aus dem Play Store installieren? Hat eventuell einer aus der Ancast-Gemeinschaft ein solches Navi im Einsatz? Gut, meine Antwort war dann natürlich vollkommen irrelevant, weil ich gedacht habe, er meinte Android-Navigationssoftware, also Apps auf dem Handy für die Navigation. Das war aber nicht der Fall, sondern er meint halt Geräte mit, also Navigationsgeräte, die unter Android laufen. Der Silvio schreibt dann auch, 256 Megabyte ist nicht viel. Also auf den Link vom Ingo auf ein Gerät von Pearl gesetzt. 256 Megabyte RAM ist nicht viel und welche Android-Version drauf steht nicht in der Produktbeschreibung. Ich denke, dass du damit nicht viel machen kannst. Ich würde mich für das Geld nach einem Smartphone umschauen. Ich denke, da hast du mehr davon. Muss ich auch zustimmen? Ja. Guck doch mal ein günstiges Android-Handy. Ja. Mit einer Prepaid-Karte. Ich kann da auf jeden Fall empfehlen, von Alditalk. Da gibt's 5 GB für 14,99 im Monat, wenn man die Version nimmt, Flatrate für UMTS-Stick. Ja, und damit kann man auch telefonieren. Bei den allen anderen Firmen geht es nicht. Da hat man 5 GB frei, hat ein normales Telefon und hier perfekt für die Navigation. Wenn man nicht so viel Daten verbraucht, gibt es auch noch für 7,99 die Möglichkeit, 500 Megabyte frei zu haben. Danach geht es eben mit GPRS-Geschwindigkeit weiter. Und da muss ich hier sagen, für das Geld, was so ein Navi kostet, das einigermaßen gut ist, kriegt man auf jeden Fall auch ein passables Handy, das man vielleicht sogar dann speziell dafür anschafft, als quasi als Gerät, das im Auto mehr oder minder fest installiert ist. Nachts würde es natürlich nicht im Auto lassen, ist klar. Aber dass ihr quasi nur für das nutzt, macht eine Alditalk-Karte rein, 7,99 im Monat ohne Vertrag. Ja, das heißt, wenn ihr mal einen Monat das nicht braucht, braucht ihr auch nichts dafür zu zahlen. Und dann habt ihr quasi eine eigene Lösung, die ihr als Navigationsgerät im Auto nutzen kann. Und das finde ich ganz okay. Das werde auch ich so machen, wenn der Neuwagenkauf bei mir, ich kann es kaum erwarten, ja, ansteht nächstes Jahr. Dann werde ich auch kein Navi nehmen vom Hersteller, um mir das Geld eben sparen und stattdessen eben vermutlich mal mein altes Tablet nehmen und das eben als reine Navigationslösung fürs Auto nutzen. Und das macht dann richtig Spaß. Übrigens, ja, auch, man kann auch sein Tablet nutzen. Nehmt das mal mit ins Auto. Gut, eine Halterung zu kriegen wird zwar schwierig, aber guckt mal, ob ihr es irgendwo vernünftig fahrsicher befestigen könnt. Macht es aber in den Landscape-Modus und dann startet die Software und dann werdet ihr eine Offenbarung erleben. Dieses große Display, also 7 Zoll Display ist da schon riesig. Ja? Da könnt ihr alles wunderbar sehen, wo ihr hin navigieren müsst und müsst da nicht so, was, wo, wie, ja, also vorgehen, damit ihr das richtig erkennt. Nein, richtig toll. Das macht richtig was her. Außerdem habt ihr dann noch einen vollwertigen Multimedia-Player im Auto, bei dem ihr auch dann hoffentlich auch bei die Cloud-Musik, aber auch die Musik, die eben auf dem Gerät ist, abspielen könnt. Das funktioniert sogar super gut. Der offizielle Play-Music-Player von Google, der offizielle wohlgemerkt, das, was auf dem Gerät installiert ist, wenn ihr da ein Lied startet und startet danach das Navi, wenn das Navi anfängt zu sprechen, dann dimmt er die Musik runter, macht die also ganz leise. Die läuft allerdings im Hintergrund noch weiter, aber nur ganz leise, damit ihr die Stimme besser hört. Und wenn er fertig ist, dann wird die Musik wieder lauter. Also so richtig wie bei den ganz, ganz teuren Navigationslösungen. Und das ist richtig phänomenal, finde ich. Ja. Und da bietet sich also auf jeden Fall an, vielleicht sogar ein günstiges Tablet mit mit 3G-Funktion oder eben ein günstiges Handy, wenn es nicht so groß sein soll und das eben dann exklusiv für das Auto zu nutzen, habt ihr ja gleich noch einen Multimedia-Player und viele andere Sachen mit dazu. Ja, also ich find's Das ist die bessere Lösung, denke ich mal. Vielleicht überlegst du das mal, Ingo. Dann habe ich noch einen Hinweis bekommen per Mail vom, ich sag jetzt mal nur den Vornamen, weil ich gar nicht weiß, ob er das will, dass ich seinen kompletten Namen schreibe. Hat es leider nicht bei der E-Mail geschrieben, wie er hier angeredet werden will. Deswegen sage ich mal einfach nur der Stefan. Der Stefan hat mir per Mail geschrieben, dass es einen Mini-PC gibt von Rico Magic. Und ich habe nur ganz wenig Zeit gehabt, mir das mal genau anzuschauen. Da gibt es jetzt hier schon die Revision Nummer 2. Das ist also tatsächlich ein winzig kleiner PC, kaum größer als ein normaler USB-Stick. Und der läuft dann als eigenständiger Rechner auf oder unter Android mit allen Funktionen. Und der hat dann zum Beispiel hier ein Gigahertz Cortex A8 Prozessor, auch ein entsprechend geeigneter OpenGL Grafikchip und eben Android 4.0 ist drauf, immerhin Ice Cream Sandwich, wow. 1 GB RAM ist fest verbaut innen drin, als Arbeitsspeicher 4 GB ebenfalls mit verbaut und das Netzwerk, ein Wi-Fi-Netzwerk B, G und N. Und hier auch externe Speichermedien werden unterstützt über USB und Microcard-Slot. Mehrsprachig, auch Deutsch wird unterstützt. USB-Anschlüsse sind auch vorhanden. Dreimal USB 2.0 und ein HDMI-Ausgang. Und bis zu 1080p Auflösung. Und das alles auf Android. Geliefert wird das Ganze, also der Stick, USB-Kabel, USB-Adapter und ein HDMI-Kabel ist dabei. Hier sind auch die Bilder zu sehen. Richtig interessant. Und auch von der Oberfläche her schön, also ganz toll finde ich, das für seinen HDMI-Fernseher zu ergänzen. Was Besseres kann man sich da gar nicht vorstellen. Und das Ganze ist dann auch halt erschwinglich, sage ich mal. Schau mal, wo ist es denn? Gibt es hier schon irgendeine Firma, die das direkt anbietet? Gucke ich mal. Das hätte ich vielleicht vorher können auch machen. So, Moment, jetzt schaue ich mal. Der ist vorhanden und zwar hier für zum Beispiel bei devilcards.de kostet er 119 Euro. Ja, dieser komplette Mini-PC. Wow. Ich finde das richtig schön und danke an den Stefan, dass du mir den Link geschickt hast. Damit kann man sicherlich was anfangen. Gerade jetzt, wo man immer noch nicht oder wo man nicht mehr den Nexus Q kaufen kann, ja, kann man sich das zumindest noch holen als halbwegs geeignete Alternative und da dann eben die entsprechende Software, die man mag, installieren. Die Bedienung ist zwar leider nicht so schön und das Gerät sieht auch nicht so toll aus, aber zumindest verschwindet das komplett hinter einem Fernsehgerät und somit ja, hat man dann eben ein komplettes Android-System. Multimedia-System eben in seinem oder an seinem Fernseher. Sehr schön. Dann, tja, sind wir schon bald wieder durch. Kommt zur App der Woche. Ja, App der Woche ist Dead Trigger. Dead Trigger, ein Horror-Zombie 3D-Shooter. Ja, irre Grafik, muss man sagen. Und er hat auch gute Bewertungen bekommen. 4,5, 4,5 bei 36.000 Bewertungen, über 36.000 Bewertungen, das ist richtig gut. Und die haben auch ein Video drauf. Das Ganze ist, man glaubt es kaum, ist kostenlos erstmal zu installieren. Ja. Und das heißt, man kann es erstmal angucken, ist ganz, ganz toll. So, dass es eigentlich kaum ein Risiko ist. Und ja, also was soll ich dazu sagen? Schaut es euch einfach mal an. Die Grafik ist wirklich phänomenal. Die Steuerung, naja, ist halt eben so eine Sache. Ist ein 3D-Shooter auf dem Handy. Ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn man sich dran gewöhnen kann, dann macht das riesen Spaß. Es nutzt auch die Geräte, es nutzt auch die Geräte richtig aus. Also man kann hier auch ein Tegra Free Gerät ausreizen, damit wer kein Tegra Free hat, der kann auch eben mit etwas weniger Effekten beispielsweise, das an jedem anderen Android-Gerät nutzen. Beispielsweise ist das Spectacular Ragdoll-Effekt und die Wassersimulation nur für Tegra Free zu nutzen. Aber das andere funktioniert dann eben auch mit anderen Geräten. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ja, ich hab den Spruch heute schon mal gehört, das auszuprobieren. Ich mach's aber nochmal, wie das aussieht auf den verschiedenen Geräten. Aber das, was ich jetzt hier schon gesehen habe, das ist richtig toll. Und deswegen App der Woche, der Trigger. Ja. Jetzt installieren, kostenlos, was will man mehr. Und das war's für heute vom Uncast. Danke, dass ihr zugehört habt. Und mein Adrenalinspiegel hat sich wieder auf normales Level eingespielt. Ja. Dann bleibt mir nichts weiter, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet eure kleinen grünen Antennen steif. Ja. Schusssichere Weste anziehen, falls Apple wieder mit Früchten schmeißt, dass die einfach so an euch abprallen, und bis nächste Woche sage ich dann tschüss. Und hab ich fast vergessen, Plus Uncast in der Suche oben bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die Google Plus Seite, und uncast.znetcast.com, dort findet ihr dann die Infos und Links dazu. So, jetzt aber tschüss.